Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen, am Mikrofon Susanne Nielsen. Und heute soll es um das Café Orient gehen. Ein Café im maurischen Stil in Wiesbaden erbaut um die Jahrhundertwende, und zwar dem Jahrhundert vom 1800 bis 1900 und der Familie Richefort, deren ja Ur-Ur-Ur-Enkel, kann man sagen, einen Schaukasten in Wiesbaden hat, der diese ganze Historie dieses Cafés, das es leider nicht mehr gibt, es wurde abgerissen für einen Wohnblock, gesammelt hat und ihnen zugänglich macht. Das Café Orient gab es unter den Eichen in Wiesbaden. Es wurde, wie gesagt, 1800 irgendetwas in Richtung 1900 gebaut und es blieb bis 1964 stehen. Meine Mutter war dort auch bei einem großen Fest und kann sich gut daran erinnern, unter den Eichen stand dieses Haus. Und da, wo ich wohne, in Tampa, Florida, gibt es auch so ein Hotel, ein ehemaliges im maurischen Stil, das Tampa Bay Hotel, das heute die University of Tampa ist. Und auch das hätte unter Umständen dieses Café Orient beherbergen können, eine Schule, etwas anderes. Aber wie gesagt, es wich dann einem Wohnblock. Und wir möchten Ihnen heute die Geschichte erzählen, und zwar zusammen mit Herrn Bernd Richefort, den ich in Wiesbaden kennengelernt und getroffen habe. Und wir saßen zusammen und haben uns über dieses schöne Gebäude unterhalten, das er liebevoll, wo er liebevoll sammelt, Gegenstände aus dem Café und auch von seiner Familie, die es damals, wie gesagt, 1914 gekauft hatte und in deren Hand es dann für eine ganze Zeit lang war. So, und hier hat er mir eine Karte geschenkt und da ist ein bisschen die Historie aufgeschrieben. Das ist die Einführung, die ich Ihnen gebe über dieses Café Orient, und in unserem Blog sind auch Fotos davon eingestellt. Wir haben dieses Gespräch im Dezember 2023 geführt und ich habe jetzt im Januar, Februar, März im neuen Jahr dann mich daran gemacht, diese Dinge zu bearbeiten, diese schönen Interviews, die ich während des Winters machen konnte. Und Sie haben jetzt im Frühjahr die Gelegenheit, beziehungsweise wann immer wir diese Sendung wieder bringen, davon zu hören, von dem Café Orient in Wiesbaden. Als Alfred Georgi, der einstige Hofkoch des deutschen Kaisers Wilhelm II., das Café Orient unter den Eichen zur Jahrhundertwende errichten ließ, wurde es schnell zu einem der beliebtesten Treffpunkte der Wiesbadener Gesellschaft. Der bekannte Wiesbadener Architekt Karl Dormann hatte für das Café eine maurische Fassade entworfen, gezackte Arkaden in Form von Hufeisen und Eselsrücken, drei moscheenartige Kuppeltürme und zig kleine Türmchen, blau unterlegte orientalische Verzierungen mit gestreiften Verklinkerungen und aufwendige Stalaktiten-Gesimse gaben dem Gebäude ein sehr muselmanisches Aussehen. Die Wirkung verstärkte sich noch durch die mehr als verschwenderische Innenausstattung. Davon gibt es einige Bilder, aber ich zeige Ihnen vor allem das Exterieur, das Äußere des Gebäudes, die Fassaden. 1914 wurde das bizarr mondäne Haus von dem elsässischen Hotelfachmann Georg oder Georges Richefort zunächst gepachtet und später gekauft. Nun erlebte das Café eine Blütezeit. Richefort beantragte deshalb sogar den Bau eines zusätzlichen Ballsaales für 1000 Personen. Man stelle sich vor. Doch dann die Weltwirtschaftskrise kam. Richefort musste 1929 Konkurs anmelden. Das Café Orient wurde vorübergehend geschlossen, später von anderen weiterbetrieben. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Gebäude unbeschadet. Trotzdem wurde es 1964, wie gesagt, abgerissen, um einen hochgeschossigen Wohnbau Platz zu machen. Und es gab also diverse Besitzer, die das noch betrieben haben. Wie gesagt, meine Mutter hat dort eine Feier erlebt und hat sich sehr an diesen Stil, an diesen maurischen Stil erinnert und hat mir erzählt, wie schön das war, wie hübsch das dieses Café war, das Café Orient in Wiesbaden unter den Eichen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, können Sie erstmal unsere Sendung hören natürlich, aber Sie können auch nachschauen unter www.kaffee, also C-A-F-E, Bindestrich oder Minus, wie man im Deutschen sagt, Orient, O-R-I-N-T.com. Und den Herrn Bernd Richefort, mit dem ich heute spreche, der wohnt in Wiesbaden und betreibt ein Geschäft und freut sich sehr über Anrufe und auch über Anfragen zu diesem schönen Bau. Er hofft eines Tages, dass sein Mini-Modell, das er von diesem Café Orient hat bauen lassen, und andere Gegenstände, die er sammelt, vielleicht haben Sie selber noch einen Gegenstand aus dem Café Orient, dann können Sie es ihm gerne weitergeben. Er möchte gerne, dass dies alles in historischem Rahmen in Wiesbaden im Museum stehen wird. Und wir hoffen mit ihm, dass sich da jemand findet, der das möglich macht. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei unserem Gespräch. Ich bin Susanne Nielsen, an der Produktion ist Bill Davidson und wir wünschen Ihnen jetzt bei unserem Gespräch mit Herrn Richefort, Herrn Bernd Richefort, einen schönen Nachmittag und ich darf Sie dann jetzt rüberleiten in das, was ich in der Hotellobby in einem Wiesbadener Hotel mit ihm besprochen habe. Also, willkommen zum Kulturspiegel. Wir sitzen in einem wunderschönen Hotel in der Taunusstraße und zwar, weil Sie da schon mal mit zu tun hatten und weil ich hier kurz wohne. Und ich bin die Susanne Nielsen und Sie sind der Bernd Richefort und dieser schöne elsässische Name hat nach Wiesbaden gefunden, aber schon vor einiger Zeit, denn Sie sind alter Wiesbadener, wie man hört. Genau. Und warum sitzen wir hier? Weil wir uns über das Café Orient unterhalten wollen, wo meine Mutter in den 50er Jahren mal an einer Karnevalsveranstaltung teilgenommen hat. Da sind sie alle in dem Foto, das wir Ihnen auch auf unserer Seite zeigen werden. Und die Kostüme sind relativ improvisiert, kann man sagen. Fasching 1922, da war meine Mutter noch nicht hier. Aber das war auch sehr süß. Und da sind komische Hütchen und sehr viel schöne Tapete und sehr orientalisch aussehende Türen. Jetzt sagen Sie mir mal, was war das denn, dieses tolle Café Orient? Denn Wiesbaden ist ja nicht orientalisch. Nein. Also hat den Bezug nicht, hat den Bezug so russisch, weil das ist eine russische Kapelle. Ja. Aber dieses war auch ein Gebäude mit irrsinnig vielen Türmchen. Ja, es war die maurische Architektur, die durch die Weltausstellung in Paris ist das Maurische nach Europa übergeschwappt. Ja, absolut. Ja? Ja, ja. Und da hat man so Gefallen dran gefunden, dass überall maurische Sachen in Europa entstanden sind. Ja, was durch diese Bauweise. Exotisches, ne? Absolut. Ja. Und Vorreiter war natürlich auch in Spanien die Alhambra. Ja, natürlich. Ja, da kamen ja auch richtige Mauren rüber und haben das gebaut. Aber das hat man dann nach Deutschland gebracht. Auch, und zwar nach Wiesbaden. Ja, was war das für ein Mann? Kaiser Wilhelm, der ist mit seinem Gefolge und auch mit seinem Hofkoch viel in der Welt rumgereist. Aha. Und da hat der Hofkoch irgendwo in Asien und Singapur irgendein maurisches Gebäude gesehen. Und da hat er auch so Gefallen dran gefunden, dass er gesagt, in die Weltkurstadt Wiesbaden, wenn ich da hinkomme, da baue ich mir sowas. Schön. Und dann ist er im Rentenalter, das war 1895 ungefähr, ist er nach Wiesbaden gekommen, hat sich hier eingemietet und hat dann die Pläne geschmiedet für das Café Orient. Und hat es bauen lassen? Er hat es bauen lassen in einer Bauzeit von ungefähr einem Jahr. Oh, das ist aber kurz für dieses... Ja. für eine Gebäude. Jetzt ist es natürlich so, so wie nach meinen Informationen und Recherchen, habe ich auch durch Papiere aus, aus den Archiven, er hat also, er wurde nach, als Rentner kam er nach, von Berlin nach Wiesbaden und dann, ja, da hat er die Pläne geschmiedet, hat erstmal ein Grundstück gesucht. Ja. So, das war für ihn als Hofkoch vom Kreise überhaupt kein Problem. Er hatte einen Namen und jeder hat natürlich, ist auf ihn angesprungen. Ja. Und da hat er in der Gaststätte hat er einen Weinhändler kennengelernt und mit dem hat er dann Vertrag gemacht sozusagen. Der Weinhändler hat ihm das Geld gegeben für das, für, ja, er hat, der Hofkoch. Hat er einen Sponsor? Nein, Namen, aber kein Geld. Aber natürlich. Kein Geld. Ja, und er hat also dann hat ihm gesagt, jemand ja, Geld geliehen? Wir kaufen dann das Grundstück da oben, ja? Ist okay. Das war unter den Eichen? Unter den Eichen, das hat er sich schon ausgesucht gehabt. Und da hat der Weinhändler aber einen Vertrag mit ihm gemacht, die so, wenn du dann, du kaufst dann den Wein nur bei mir. Ah, ja, ja. Gut, Exklusivrechte, auch gut. Ja. Den kaufst du nur bei mir. Ja, so, aber der hat so das hat er Geld vorgestreckt. Ja. Der hatte schon mal das Grundstück gehabt und dann hat er weitergemacht. Jede Bank, jeder Handwerker hat ihm vertraut und da hat er das in einem Jahr hochgezogen. Wahnsinn. Und das hat nur Schulden gehabt. Aber das waren irrsinnig viele Zimmer, ne? Das war ein Riesengebäude. Ja, ja, ja, natürlich. Super. Und naja, gut. Ja, und Schulden. Aber, was dann? Und das Ding hat natürlich gebrummt am Anfang an. Ja, kam viele. Ja, ja, ja. Sogar vom Kaiser Wilhelm, die Ehefrau, die hat sogar das Silberbesteck gespendet. Toll. Ja, und da gibt es, glaube ich, noch einen Löffel oder so im Keller. Ja, Sie haben da noch einiges gefunden. Ja, ja, ich habe die Keller, das ist die Original, wo Einschrift Georgi drinsteht. Ja, so hieß ja der Hofkoch Alfred Georgi. Aha. Aus Weimar war der gebürtig. Ah, also war ein Deutscher. Also, Arztfamilie oh, sogar. Schön. Aha. Und ja, gut, und dann hat es aber nicht lange gedauert. Er hat zwar viel Geld verdient, aber die Zinsen und alles, die Kosten haben alles aufgefressen. Und der Herr Georgi war dann nicht mehr der Besitzer? Der war dann nach anderthalb Jahren nicht mehr der Besitzer. Oh, nach anderthalb schon, ja, ja. Und dann ging das immer Schlag auf Schlag, immer. Der Besitzer hat es ein paar Jahre gehabt und dann wieder abgegeben. Und dann, gut, dann kam ja 1914 auch der Erste Weltkrieg. Mhm. Ne? Und da stand es zur Pacht. Mhm. Und mein Großvater, der hatte meine Großmutter kennengelernt. Der war ja ein Franzose, der war im Rheinland. Haben dann nachher meine Großmutter und der Franzose haben 1893, war das glaube ich, in Bingen geheiratet. Mhm. Und so sind die dann nach Wiesbaden gekommen auch. Und als Pächter von dem Café Orient hat er das dann gepachtet und hat ja auch gebrummt. Ja. Weil auch die französische Besatzung hier in Wiesbaden war. Ah ja, und der sprach natürlich auch Französisch, das und, hat geholfen. Hat das Ding natürlich funktioniert. Mhm. Hat aber nur so lange funktioniert, bis die Weltwirtschaftskrise 1929 kam. Und dann? Und dann war Feierabend. Und dann haben weltweit. Die Richforts sich wieder zurückgezogen? Dann oder? Ist es 19, im November, am 11. November 1929 ist es versteigert worden. Oh. Mhm. Und damit dann ging der Besitzerwechsel weiter. Schon wieder. Also, wieder und weiter. Dann? Na? War Ihre Familie dann noch ein bisschen involviert oder nimmer nee, dann? Nein, mein Großvater ist dann auch 1932 ist er dann gestorben und die Oma, die ist noch alt geworden, die ist 93 geworden. Wow, schön. Ne? Ja, und wie ging es weiter mit dem Café Orient? Also geben tut es ja nicht mehr. Ja. Also es war noch lange in Betrieb. Ja, ja, es war noch bis 1960 kann man sagen ungefähr, war das noch in Betrieb und dann ist es leer gestanden und halt verfallen mit der Zeit und dann hat es 64 ja dann abgerissen. Ne? Mhm. Und das war also, wie Sie erzählt haben, was war ja eine skurrile Geschichte einer Liebe, einer letzten Liebe. Also meine Mutter hat Karneval dort gefeiert, Und zwar in den 50er Jahren, also da stand es da noch. Da stand es noch, mhm. Und Sie kennen es noch als kleiner Bub und ja, waren dann, hat dann Ihr Vater mal gesagt, guck mal, das haben wir mal. Mein Vater hat uns das gezeigt als Kinder und hat sogar auch ein Foto mit meinem jüngsten Bruder gemacht, wo wir vor dem Café stehen. Ja, das zeigen wir vielleicht nachher auch. Ja. Und dann waren Sie drinnen auch, als Besucher, oder? Ja, wissen Sie immer natürlich mal rumgehauen. Da war ich vielleicht, ich bin 49 geboren und dann, wie alt, da war ich Schuljunge. Ja, also da war es dann vielleicht noch, da kann ich mich jetzt auch im Betrieb überhaupt? Nö, eigentlich immer. Wie es jetzt innen ausgesehen hat, da kann ich mich jetzt nicht so erinnern. Also diese Türbögen und so, das ist sicher alles, also da gibt es ja noch alles schöne Fotos. Und wie sind Sie denn weiter mit dem? Also da ist jetzt erzählen Sie noch die letzte Geschichte, denn es gibt, wie gesagt, das Haus wurde abgerissen. Und dann, ich bin dann, wo meine Mutter gestorben war, 2010, oder wann? Ja, so um den Dreh. Wann war in Amerika der Anschlag? Oh, das war 2001. 2001 war das, ja, da ist meine Mutter gestorben. Also, und das ist also schon über 25, noch nicht. Ne? Aber, ja. Das war ja im September, glaube ich, auch. Ja, 11. September. 11. September und dann 14 Tage später war ja auch meine Mutter gestorben. Da habe ich natürlich die Wohnung aufgelöst und dann habe ich Café Orient Sachen gefunden. Ah, und von den Großeltern, also von dem... Von meiner Mutter. Ja, die Großmeister, was mein Vater auch aufgehoben hat, an Erinnerungsstücke. Das hatte mich schon vorher interessiert gehabt, aber meine Mutter war ja auch fast 80 und ein bisschen dement und so weiter. Die hat dann gesagt, wühl mir nicht in meinem Kram rum, lass die Finger weg, geh dich nichts an und so, ich weiß ja auch. Und aber wo sie gestorben war, habe ich dann die Sachen dann zu Gesicht bekommen. Ne? Und da habe ich dann irgendwie Lust gekriegt darauf, mal ein bisschen mich weiter zu informieren. Und den ersten Schritt, wo ich gemacht habe, bin mal in ein Archiv gegangen, ins Staatsarchiv, ins Stadtarchiv. Gibt auch die Stadtmuseum auch? Ja, ja. Haben die auch Sachen gehabt über das Café Orient? Nichts. Nix. Also, die hatten nichts. Und da dachte ich, naja, gut, wenn die nichts haben, dann konnte ich anfangen. Ja, schön. Na, und dann habe ich dann angefangen zu sammeln, alles Mögliche zusammenzustellen und bin dann auch auf die Idee gekommen, ein Modell zu bauen. Ach, wie schön. Ja, das hat man mir erzählt, dass es da ein Modell gibt. Ja. Das ist ja wunderschön. So, sehen Sie. Das Modell gebaut. Das ist ja toll. Wunderhübsch. Das werden wir auch fotografieren und zeigen. Das ist ja super schön. Und Sie haben es selbst gebaut oder haben Sie es bauen lassen? Nein. Das ist, ich habe mich erkundigt, wo sind Modellbauer? Natürlich, natürlich. Und da habe ich in Schierstein ist ein Modellbauer, den gibt es auch heute noch. Ja. Und habe dem dann die Baupläne, ich hatte ja heute auch die Baupläne. Aha. Also auch bei Ihren Familienuntersachen. Ja, ich hatte die Baupläne. Und Artikel haben Sie auch gefunden, weiß ich. Und da hat der Modellbauer hat gesagt, also sowas Aufwendiges zu machen, das kostet mindestens 60.000, 70.000. Oh, wow. Und da sind mir die Augenklappen runtergefallen. Da habe ich gesagt, das kriegst du wahrscheinlich überhaupt nicht hin. Das ist mir so viel Geld. Gut, und da ich ja Verwandtschaft habe in Thüringen. Ja. Und gab es da auch Modellbauer? Da war ich bei meiner Cousine in Finsterbergen. Aha. Und da habe ich mit ihr so gesprochen und so, du, das sagt die, da gibt es doch... Andere. Da gibt es doch einen Modellbauer. In Thüringen. Und das ist ein Miniaturpark. Wie schön. Und dann haben Sie den gefunden. Da bin ich dann dahin. Ja. Und da war ja auch das war in die Zeit, wo die Mauer gefallen war. Ja, und die brauchten Arbeit. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und da bin ich da bei dem Modellbauer hin und habe ihm da die Pläne gezeigt. Ja, wunderbar. Und da habe Wissen Sie, können Sie sich noch erinnern, wie der heißt? Der Modellbauer? Nee, in Thüringen? Die gibt es ja heute noch. Das ist eine Riesenwerkstatt. Haben die da, wo die auch Modelle heute noch bauen. Und das heißt Miniatur? Das gibt es heute noch, ja. Ja, sehr schön. Ja. Na, das werden wir dann auch noch. Da habe ich ihn gefragt, den Chef, was das so ungefähr kostet und so. Ja. Ach, da hat er gesagt, hören Sie, wir haben ja hier so viel Arbeiter, so 1-Euro-Arbeiter, die Arbeit suchen. Passen Sie auf, ich mache Ihnen einen Vorschlag, 15.000 Euro. Ja, das war ein Wort, das fanden Sie gut. Da habe ich gesagt, okay, das machen wir. Liefern Sie uns die Pläne und Fotos und alles, was wunderbar. Sie haben. Ja, sehen Sie. Und dann machen wir das. Dann haben Sie das und dann haben Sie es in Thüringen machen lassen. Dann haben die das in 2 Jahren gemacht. Das ist doch wunderbar. Ja. Also hier sind so Postkarten, die das Café Orient zeigen. Ja. Und das sind so Zwiebeltürme obendrauf. Und sehr viel auch, wie gesagt, diese Bögen als Arkaden, als Veranda. Ja, das ist zum Beispiel eine Karte, die gebe ich mit Autogramm. Die gebe ich gerne immer auch meinen Kunden und so weiter, für Sie auch. Das ist nett, legen Sie sie hin, das ist schön. Und das war 1905. Das war eine Gesellschaft? Da ist hier mein Vater, der ist konfirmiert worden. Ach, wie süß, das ist doch reizend. Und da sind 25. diese Bögen in den... Da ist die ganze Verwandtschaft, die ganze Thüringer Verwandtschaft. Aha, und alle feiern mit viel Wein. Und der Franzose und die Oma, haben die da hier drin gefeiert. Ja. Aha. Also können Sie sich nicht erinnern, aber Ihr Vater hat wahrscheinlich sehr gute Erinnerungen an diese... Das ist sozusagen die erste Aufnahme von dem Hotel. Nach 19. Von dem Café. Ja, sehr schön. So, damit man jeder auch sieht, wie schön das war. Ja, mit Bäumen, die im gleichen Herbstfarbton für dieses Foto abgelichtet sind. Da sind die Bäume noch ziemlich klein. Das war... Am Anfang noch, wie das Haus gebaut wurde. Ja, vieles sagen, das ist viel, viel später fotografiert worden. Zu der Zeit gab es noch gar kein Farbfoto. Naja, diese Sachen sind auch handkoloriert zum Teil, nicht? Ja, aber das nicht. Das nicht. Das nicht. War tatsächlich ein Farbfoto. Das wusste ich. Also es ist alles in Orangetönen, das müssen wir den Hörern sagen, die es nicht sehen. Ja. Das ist also in Streifen. Der äußere Teil hat so auch so ein bisschen was Barockes, also diese Streifen in der Maserung der Außenwand. Das ist also nicht nachkoloriert. Nein, aber es ist wunderschön. Es ist eine originale Farbaufnahme. Super. Und zwar habe ich erfahren, ich war ja auch kurz nach der Wende in der DDR und habe mich da auf verschiedenen Stellen informiert und habe ich einen Fotografen kennengelernt. Und der hat mir gesagt, zu dieser Zeit gab es in Deutschland nur 2 Farbfotografen. Nur 2 Stück. Die wenigsten wussten das. Ja. Und er hat gesagt, kommen Sie mal mit, ich zeige Ihnen mal den Farbfotoapparat. Ah, wie schön. Hatte den also auch? Der hat den gehabt. Super. Riesen, ja. Aber es geht natürlich auch um die Entwicklung, nicht? Ist dann auch farbig und entwickelt. Und das ist natürlich dann praktisch aus der DDR, ein Fotograf hat das gemacht. Wunderbar. Kein Wiesbadener. Die Wiesbadener, die Fotografen, die hier waren, die haben nur schwarz-weiß gemacht. Ja, aber das ist natürlich wunderschön. Und wenn Sie sich als Kind an dieses Gebäude erinnern, woran erinnern Sie sich, wenn Sie daran denken, an dieses Café Orient, von der eigenen Erinnerung her? Ja. Was war das für einen kleinen Jungen? War das ein Monument? Das war natürlich was Besonderes. Ja. Und dann ausgerechnet noch... So Familie. Ja, da ist man doch stolz. So ein tolles Haus. Ne? Ja, wunderbar. Ja. Und es ist natürlich, jetzt haben Sie also einen ganzen Schaukasten wo man sich das anschauen kann, gegenüber von dem Hotel Schwarzer Bock. Und dann haben sie da Artikel drin, die sie gesammelt haben und Fotos von Leuten, die dort wie ihre Familie dann auch gefeiert haben. Ja. Und dann auch Zeichnungen und Malereien und auch Schriftstücke, ja? Was gibt es an Schriftstücken? Was haben Sie bei Ihrer Mutter gefunden? Waren das Menüs? Waren das Briefe? Was gab es von dem Café Orient anderen zu zeigen? Ja, also da gab es nicht viel. Menü habe ich nur später gefunden, eine Menükarte, was mal in der Zeitung war. Es war aber ein Café. Also was gab es dort? Gab es dort was an Mittagstisch oder gab es dort nur Kuchen? Was wurde dort? Nee, das war ja Café, Restaurant. Ah doch, also auch ein Restaurant. Und gab es da jetzt speziell, Sie haben gesagt, da waren viele Franzosen auch hier in der Stadt. Waren da auch französische Menüs dann? Ja, also, da gab es also natürlich französische Küche und Thüringer Küche. Ah, und Thüringer Küche. Ja. Durch den Herrn Georgi, der aus Thüringen kam. Ja. Also gab es, was ist denn Thüringer Küche speziell? Sind das Fleischgericht? Die Klöße. Die Klöße. Woraus sind die Klöße? Was sind das? Sind das Markklöße oder sind das? Nee, das sind gemischte Halb- und Halbklöße mit Semmelbrösel innen drin. Und also so. Mit Grieß oder mit, so. Sind es Grieß oder Kartoffelklöße? Wenn Sie sagen Halb und Halb, Halb und Halb? Ja, also Mehl? Die Oma hatte mal das Rezept aufgeschrieben, das habe ich. Ja, aber was sind das für Ingredienzen? Was war da drin? Ich sag mal so geröstetes Brötchen oder was, so gefüllt. So. Mhm. Also, Und Fleisch, was gab es an Fleisch zu den Klößen? Wenn ja nicht nur Klöße auf dem Teller gewesen. Ja, da gab es die gängige Sauerbraten. So. Ja, zum Beispiel, ist das auch thüringisch? Ja? Ja? Ich bin ja kein Thüringer. Ja. Sie sind eher wahrscheinlich damit ein bisschen bekannter. So. Ja. Und das ist jetzt eine Farbaufnahme noch. Eine Postkartenfarbaufnahme, auch eine Originalaufnahme. Das ist der Beweis, es gab schon im Januar 1900 Farbe. Ja. Und das ist aber auch zum Teil koloriert, sehe ich. Also das, der Hintergrund, das ist ja im Grunde ein Gemälde mit einer Zeichnung. Das ist ja keine Foto da oben. Hier steht Café Orient, Besitzer Alfred Georgi. Ja. Und das war am 27.01.1900. Kaiser Wilhelm 42. Geburtstag. War die Eröffnung. Ach so, um 1900 also. Ja. In der Presse ist viel falsch geschrieben worden. In der Presse hat man immer wieder abgeschrieben, der eine vom anderen, am 20. März 1900. Ah, also es war nicht der Geburtstag des Kaisers. Das ist hier der Beweis, das steht nämlich hier, zwecks einer Einladung sitzen wir bei der Eröffnung hier. Aha, schön. Ja. Also hier, wer diese Karte geschrieben hat, hat er so handschriftlich das dazugesetzt. Ja. Und das war ja der kleine Raum um die Bilder herum, wo man noch etwas den Verwandten schreiben konnte. Und die Rückseite weiß man nicht, aber das ist ja also jetzt hier ein Glanzbild mit einem Text, der sie also auch ausweist. Ja. Und jetzt machen Sie das mit viel Liebe und eine Webseite gehört dazu. Ja. Und was ist auf der Webseite? Was kann man da finden? Was können wir denn den Leuten voranzeigen, was sie da finden können? Am besten können sich natürlich die Webseite, gibt es sehr viel zu sehen. Ja. Und jeder Presseartikel, der mal in der Zeitung war, ist natürlich da auch zu lesen drin. Also den kann man nicht nur in den Zeitungsarchiven finden, sondern auch bei Ihnen. Also Sie haben alles gesammelt, was dazu. Ja. Sitzen Sie dann selber und machen diese Webseite oder betreuen Sie mit anderen? Ich habe da einen, der das macht. Bekannte, der da Ahnung hat. Ja. Ich tue mich da ein bisschen schwer. Das ist nicht schlimm. Das ist gut, wenn man Hilfe braucht und wenn man sie auch annimmt. Ja. Denn das Schöne ist ja, dass Sie die Liebe zu diesem Objekt haben, zu diesem Café Orient. Und taucht denn immer mal wieder was auf? Sie haben jetzt ein paar Artikel in der Zeitung gehabt vor zwei Jahren und da tauchte also, da haben Sie doch in die Bevölkerung gefragt, nicht nach Sachen, die das bringen sollten. Die Bevölkerung, die weiß das jetzt mittlerweile auch schon. Was haben die Ihnen denn gebracht zum Beispiel? Was gibt es denn da an Gegenständen? Das Letzte, was ich bekommen habe, war ein Kleiderständer. Aha, steht da denn auch Georgi dran oder nee, Café Orient? Die alten Leute die haben mich angerufen. Die haben schon so oft den Zeitungsartikel gelesen über das Café Orient. Und da hat die Frau zu ihrem Mann gesagt, hör mal, guck mal, wir haben doch zwei Kleiderstände vom Café Orient. Da können wir doch einen abgeben. Das ist doch süß. So, dann hat mich die Frau angerufen, ja, und hat mich gefragt, ob ich an dem Kleiderstände interessiert. Natürlich. Und hat natürlich auch die Geschichte erzählt, ja, wie sie da oben gewohnt haben. Im Café Orient? Nein, da in der Nähe. In der Nähe, ja, haben wir gewohnt, mhm, und haben den Abriss mitbekommen. Ah. Und da hat alles Mögliche draußen da rumgestanden. Ja, und da haben die sich bedient. Und da haben sie zwei Kleiderstände, hat jeder den Kleiderständer mitgenommen und haben sie nach Hause getragen. Das ist doch süß, das finde ich ganz süß. Und dann hat mir aber die Frau gesagt, ja, wir wohnen in so einem Haus, Parterre und erster Stock. Und im Parterre, im Flur haben wir einen Kleiderständer stehen und im ersten Stock auch ein Kleiderständer. Ja. Und jetzt können Wenn wir jetzt einen abgeben, dann fehlt uns aber ein Kleiderständer. Oh, ja, was dann? Könnten Sie dann uns einen vielleicht dann besorgen, Ersatzbar, ja. Und das, ne, haben Sie doch gern gemacht, gell? So. Und bei mir um die Ecke ist so ein An- und Verkaufladen und da stand draußen so wunderschöne alte Holzkleiderstände. Na sehen Sie, und dann haben Sie und doch da getauscht. Und da bin ich da direkt hin, hab gesagt, du. Ich habe was Schönes, das brauche ich. Ich brauche den Kleiderständer, ja, komm mal her, was willst du so viel haben? Ja, das ist doch süß. Na, hat er mir den für 20 Euro gegeben. Na sehen Sie, da haben Sie doch ein Kleinod Euro. Und bei den Leuten, waren die glücklich? Ja, die waren ganz so was von glücklich. Ja, Sie, ja, haben schon gedacht, wer weiß, was der da anbringt. Waren das denn orientalische Kleiderstände jetzt? Ja, das war Schmiedeeisen. Ah, es war Schmiedeeisen. Ja. Verziertes, ja, Schmiedeeisen. Also, aber Sie wussten genau, das war von dem. Ja. Haben Sie denn auch Fotos? Sie haben ein paar Interieurs. Sie haben einen Saal, einen Speisesaal, glaube ich, ein Foto von unten, von den Sälen. Ein paar Fotos in Ihrem Schaukasten, glaube ich, oder? Ja. Es gibt da. Also Sie können sich ein bisschen ans Mobiliar und so erinnern, durch diese Fotos. Nein, das weiß ich, ich habe sie alle abfotografiert. Also ich habe aus Ihrem Schaukasten sehr viele Fotos. Ja. Und aber das schauen wir uns dann an. Sehen Sie, da ist doch einer. Ja. Das ist zum Beispiel eins, das war im Februar 1948. Ja, sehen Sie, da sehen die Stühle schon sehr viel einfacher aus, ob die wohl von der ersten Ausführung sind oder schon wahrscheinlich vom zigsten Besitzer. Die Besitzer, die haben da immer mal ein bisschen was anders wieder gemacht. Ja, also das sieht schon sehr, sehr, sehr pubmäßig aus. Es hat also nichts Orientalisches mehr. Das ist eigentlich schade. Also das Gebäude selber ist geblieben, aber das Interieur ist nicht so geblieben. Das Orientalische ist halt nur hier die Türen. Die Türen und die Fenster und so weiter. Ja. Aber das ist natürlich wunderbar. Und sind das auch Familie, die jetzt vor dem Café Orient steht? Ist das noch Ihre Familie? Das ist mein Vater. Also der Vater immer als der kleine Junge im weißen Anzug, sehr schick gemacht, wunderbar. Ja. Und dann die Damen viktorianisch. Das sind seine Geschwister. Aha, und die stehen da alle auf der Treppe der Steintreppe. Es ist Steintreppe, von dem Café Orient. Ja. Sie hat hier den Franzosen geheiratet. Aha. Und das war die Marie. Die hat auch war die Köchin. Die war ganz rechts, steht sie. Und in der Mitte? Die hat auch geholfen, auch in der Küche. Die haben also da gearbeitet. Schön. Die ganze Verwandte, so wie die geheiratet haben, das Café Orient, haben alle Verwandten, auch in Wiesbaden, haben alle da Arbeit gefunden. Aha, natürlich. Kellneriert und geholfen, gemacht und haben, das war. Ja. Wie heute das auch ist, die Türken machen das genau, alles hier, Familienbetrieb, die Familie. Italiener, alle, die machen das alles so, das ist immer Familie. Gell? Auch die Asiaten haben vielfach die ganzen Kinder absolut, sehr schön. Also das ist, und was ist die Zukunft von diesem Projekt, Ihrem Projekt, dass man die Information erhält, dass man das Ganze irgendwann dem Stadtarchiv überantwortet oder dem Stadtmuseum? Was haben Sie selber Familie, die sich dafür interessieren? Sie haben doch da, haben Sie das im Schaukasten gelesen? Das ist schon länger her, deswegen ich werde auch wieder hingehen. Also was ist das die Zukunft? Was musste ich gelesen haben? Was müssen wir alle lesen? Also ich habe das ich wollte eine Ausstellung machen im Stadtarchiv. Ja, oder im Stadtmuseum. Nein, im Stadtarchiv. Stadtarchiv. Und da diese, war ein neuer Leiter, Herr Quadflick, der war ganz begeistert. Ja, schön. Der wohnt auch hier. Ja, in der Taunusstraße. Ja. War ganz begeistert, ja. Dann, ich sage meinen zwei Damen Bescheid, die kümmern sich darum und dann machen wir also das. Also sollte das passieren, okay. Sollte das passieren. Mhm. Und wie lange ist das her? Ein paar Jahre. Das ist schon ein paar Jahre her, diese Idee. Zwei Jahre, okay. Wir haben dann jetzt 2023 Ende. Ja. Dann haben die Damen zu mir gesagt, stellen Sie mal alles zusammen, was Sie da haben. Stühle, Kleiderstände. Also Sie müssen ja einen Raum voll haben oder haben Sie Ihr Haus voll? Was haben Sie denn alles? Ja, so viel ist das nicht. Doch, also es ist ein Raum voll, ja. Also das, was ich also hatte und den Raum, den die da zur Verfügung haben für die Ausstellung, war auch eigentlich groß genug. Ja. So. Dann habe ich den die ganzen, die hatten ja gar keine Fotomaterial. Ja, nichts, nein. Ja nicht. Ich habe das Fotomaterial auch noch beigebracht, ja. Beigeliefert. Also Sie hatten alles, ja. Ich hatte das beigeliefert. Und dann hat es ein paar Wochen gedauert und haben sie abgesagt. Ah ja, das kann passieren. Es kommt immer darauf an, wer dann das letzte Wort hat, gell? Haben sie so abgesagt? Ist das. Ja. Aber irgendwann wird es das noch geben. So. Und wenn Sie am Ball aber bleiben... Aber da habe ich auch gedacht, da war ich ein bisschen sauer. Weil die kein Bildmaterial hatten von den Exponaten. Jetzt haben die natürlich alle Kopien davon. Jetzt haben die natürlich. Aber es ist, wissen Sie, es kommt der Stadt zugute. Und ich glaube... dass, wenn man das weiterhin ein bisschen publik macht, dass das Interesse da ist. Dann haben Sie erst den Schaukasten gemietet, oder? Nein, den habe ich schon ein paar Jahre. Den haben Sie schon länger. Und das ist natürlich fantastisch, denn dann kann jeder vorbeischauen. Und ist das eine, ich glaube, also ich sage, wenn es gegenüber von der Bar des Schwarzen Box ist etwa, nicht? Genau. Also wie heißt die Straße? Das ist die... Das ist nicht die Webergasse, das ist der Kranzplatz. Das ist der Kranzplatz. Und der Kranzplatz, der hat den Kochbrunnen, wer das nicht weiß. Und es ist also wunderschön. Da gehen viele Touristen vorbei und gehen auch an dem Schaukasten vorbei. Also Herr Richefort, das ist eine fantastische Sammlung, die Sie haben. Ja. Und ich hoffe, dass sich dieser Sammlung jemand annimmt und dass die Aufmerksamkeit weiterhin bestehen bleibt. Ja. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, über diese schöne Sache reden zu können mit Ihnen. Ja, ja. Und dass Sie sind Geschäftsmann in Wiesbaden und dass man so ein liebevolles Familienhobby hat, das im Grunde ja doch Hobby ist, nicht? Denn Sie stecken ja rein. Ja. Und ich wünsche Ihnen, wie gesagt, viel Erfolg, dass doch noch eine schöne Ausstellung zustande kommt. Ja, ich denke, dass das Stadtmuseum auch an so etwas sicher Interesse haben könnte. Also das wäre ein Anlaufpunkt, nicht? Das ist noch etwas, was Sie vielleicht noch bedenken könnten. Das habe ich auch gemacht, sage ich noch im Nachhinein. Ja, ja. Also ich habe dann dem Stadtmuseum angeboten, die Exponate, weil sie auch ein Budget haben, für Exponate zum Ankaufen. Ja. Da habe ich im Stadtmuseum nachgefragt, dass ich die. Naja, also das wird jetzt eine lange Geschichte, Herr Richefort. Ich glaube, das lassen wir für die nächste, für uns. Hat es geklappt mit dem Ankauf oder nicht? Nein, die haben also, die haben sich nur die Rosinen rausgepickt. Naja, die haben schöne Dinge gesucht. Das sucht ja jedes Museum. Das muss sich ja auch entscheiden mit vielen. Die Sammlung muss zusammenbleiben. Und dann werden sie noch nicht. Also ich würde mal sagen, dass wir Ihnen damit viel Glück wünschen, dass es da bestimmt noch eine Lösung geben wird. Ja, dass sich ein Käufer findet. Und vielleicht gibt es ja auch jemand Privates, der so etwas gerne haben möchte. Das weiß man nicht. Und gibt es eine Webseite, das haben Sie gesagt, und wie lautet die Webseite von Ihrem Café Orient? Ja, was, einfach Café Orient? Café Orient Wiesbaden. .de oder? .de. Und Wiesbaden, ist da ein Punkt dazwischen? Café.Orient oder? Ja, wenn Sie Café Orient Wiesbaden eingeben, sofort, dann findet man diese Seite. Und wir werden die Seite nochmal in unseren Blog stellen, damit Sie alle nachgucken können. Ich habe es auf jeden Fall selber gefunden. Also, ich darf Ihnen ganz, ganz herzlich danken Und am Mikrofon war Susanne Nielsen, die jetzt wünscht, dass Sie alle eine ganz tolle Woche haben, einen schönen Sonntag und bleiben Sie gesund und bleiben Sie nett zueinander, wie meine Kollegin immer sagte. Und sagen Sie auch noch mal etwas? Dann sage ich auch schöne Feiertage, alles Gute, bleiben Sie gesund und munter. Und ich hoffe, dass ich im nächsten Jahr einen Käufer finde, der das Spaß wünschen wir Ihnen hat. Absolut. Na? Vielen herzlichen Dank. Okay, tschüss, tschüss. Ich darf mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei Ihnen fürs Zuhören und vielleicht auch das Lesen des Blogs und das Anschauen der Bilder. Und ich wünsche Ihnen einen ganz schönen Sonntag, eine tolle Woche. Schauen Sie mal bei kaffee-orient.com rein. Und vor allem denken Sie daran, schöne alte Gebäude gibt es nicht immer in Person, also im wirklichen Leben, sondern oftmals leben sie in unseren Erzählungen, in unseren Erinnerungen weiter. Und ich gehöre dazu, ich freue mich immer an solchen Geschichten. Und wenn Sie eine Geschichte haben und Sie uns kontaktieren möchten, können Sie das immer gerne info@germanradioshow.com, alles ein Wort, German Radio Show. Und vergessen Sie das Show nicht. Und wir freuen uns, wenn wir Ihnen nächste Woche wieder eine tolle Sendung bringen können. Am Mikrofon Susanne Nielsen. Ich darf mich bei Herrn Rischvor, bei Herrn Bernd Rischvor nochmal bedanken und vor allem auch für unsere Technik. Bill Davidson, unser Produzent, hat das wieder für Sie zusammengepuzzelt. Tschüss, ciao, auf Wiederhören, bye bye, bleiben Sie gesund, seien Sie nett zueinander und tschüss. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Neu, neu, neu, lesen Sie gerne? Literaturecke mit Christine, Britta und Co. Ich empfehle Ihnen unsere neue Literaturecke. Eine Liste mit Buchempfehlungen von Christine, Britta und anderen Freundinnen. Jede Woche neu in unserem Blog. Machen Sie mit. Schreiben Sie uns zu Ihrem Lieblingsbuch, Bücher und anderes zu gewinnen. Wir freuen uns, wenn Sie bei unserem neuen Buchclub mitmachen. Leser und Leserinnen wie Sie, senden Sie uns Ihre Empfehlungen und sagen Sie uns, was Ihnen daran gefallen hat. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Über Messenger oder direkt auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns über Ihre Ideen. Ihre Susanne Nielsen. Sie finden uns, wo immer Sie auch sein mögen, im Internet unter www.germanradioshow.com. Das heißt, German Radio Show ist ein Wort. Und lesen Sie uns auch auf www.germanradioshow.blogspot, das ist blogspot.com, germanradioshow.blogspot.com. Visit the German Knoedle at 951 Central Avenue in downtown St. Pete, Florida. Enjoy schnitzel and wurst, including their tasty vegan wurst, served with sauerkraut, potato salad, or fries, and German beer and wine. Dine in or take out. Call 727-631-2106.